Als stiller Mieter bewohne. Und was beginnet ihr? Mein Vater lebt. Gott sei gepriesen. Ich suche das Glück. Kaum, dass ich's fasse.

Wette stellt Prinzesse für der Richter Weisheitskessel. Fliegt mir fliegt den Boden rein, liegend Teppich groß und klein. Macht das Lampensein bereit vor hell und dunkler Zeit. Hurt dich nicht den Takt verlieren, wollt ihr's nicht am Hintern spüren. Geht die Beine, spannt die Schenkel, schurken die ne faule Bengel. Wird's lustig, wird's ergötzlich, meldet sich ein neuer plötzlich. Sind's doch der Stunde kaum, wie schnell man so vergisst. Da wurde der Letzte aufgespießt. Diese Gecknarren lacht, die sich jämmerlich vergötten. Siehst viel zu wenig, doch dem Himmel sei's geklagt, wenn nur der Kopf ihnen wird abgehackt. Ha, ha, ha, ha. Was bin ich damit verglichen für ein Muster der Eunuchen? Mir wird das hier nicht warm vor einem Weiberschwarm. Hier putzt meine Halbheit Schwarm. Ob man sich noch so lässt, ich lock das Bett dir. Wie steh ich da? Das ist des Kastraten Segen, was mein Greif bleibt überlegen. Schon tun. Ich bin nicht dumm, hurt ich nicht den Takt verlieren. Sollt ihr's nicht am Hintern spüren? Man die Schenke regt in meine Schurke, liebe Affenschweine. Jetzt hinaus, jetzt hinaus, jetzt hinaus, hinaus, hinaus, jetzt hinaus, jetzt hinaus, jetzt hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus, hinaus. Das finde ich doch sehr vernünftig, dass mein Prinzesschen nicht heiraten. Auch ich bin nicht heiratet, der Mutter geht's nicht anders. Nur solche Schwächlinge, die nicht auf einem Beine können stehen, sollen sich paaren, meineswegen. Ah, der Kaiser kommt, der Kaiser kommt. Ich mag die vielen Malsbilder nicht. Ich mach mich fort, ich mach mich fort, ich mach mich fort. Zu meiner holdseligen Prinzessin und ihren jungen Damen finde die frohe Nachricht. Gibt es Tee?

möchtest. Mein Sohn, hör auf mich, denn ich dich schon liebe. Sei die Schütze im Fleisch, schließ die Augen ihm zu, wenn ihm schlägt seine Stunde. Schöner Lohn soll dir werden, hohe Ehre zuteil, wenn du ihn verschonest. Zwing mich nicht wieder gegen mein Herz als dir ran, sobald ein ungeraten, ein Tochter widerwilliger Vater deinen Tod zu beweinen tut. Mein gebenedeiter Unsohn merkt die Köpfe über Tore. Es ist umsonst. Weiter habe ich nichts gesagt, als dass ich nicht die Lust begreife, sich zum Schlachten anzubieten. Es ist umsonst. Seien Sie uns zuversichtlich, dass die Rätsel, die Sie drehen, nicht von Zucker sind noch Pappen. Es ist umsonst. Selbst als Abend Zigarillo würde es nicht vergeblich wählen, solche Nüsse aufzuknacken. Oh, hör auf ihn. Das ist nicht so, als ich bin ich 2x2. Welches Objekt ich kenne, welches ist das, die das Blut? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wenn ihr euch daran verbeißen, gebe ich nicht für eure Schädel. Einen abgeschafften Rettich, nein, nein, nein, nein. Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, meine Beine, nicht ein Blickes. Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, Tod, es ist umsonst. Teufel, Teufel, süßes Herrchen, welcher Wunder, ei, ei, ei mit Sie. Es ist umsonst. Geht es hier vielleicht von Ihnen, geht zum Tassen, kommt von Laden. Komm, komm, komm, komm. Es ist umsonst. Haben Sie das schon erwogen, was es heißen würde? Komm, komm, komm, komm, tusch. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub der Spitze stehen des Markusturms, als in dieses Leben jungen Hosen stecken. Mein Sohn, ich segne dich. Sie kommt, da ist auch schon, da ist auch schon der Hammelführer. Oh. Arm bleibe gewahrt. Und dann Hochzeit. Lasse dich der Weiche. Das erste Rätsel. Schwarze mit Tendrin.